Ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch das Programm des deutschen Dienstes zog, waren die alliierten Bombenangriffe. Das ging den Hörer in Deutschland direkt an. Die britischen Redakteure wussten das natürlich und versuchten immer wieder, wie schon Thomas Mann, die Bombardierungen zu rechtfertigen. So auch am 6. Mai 1942. Wenn Bomben auf deutsche Städte fallen, auf Hamburg, Köln, Kiel, Rostock, Lübeck, dann denkt daran, wer es war, der diese Art der Kriegführung erfunden hat. Wir werden ihre Städte ausradieren! Dann denkt an die Toten von Warschau, an die Toten von Rotterdam, an die Toten von Belgrad. Wenn Bomben auf deutsche Städte fallen, denkt daran. Wir werden ihre Städte ausradieren! Denkt an die Toten von London. Denkt an die Toten von Bristol und Coventry. An die Toten von Birmingham, Portsmouth und Hull. Wenn die Royal Air Force über Deutschland ist, dann denkt daran. Wir werden ihre Städte ausradieren! Immer wieder, auch nur wenige Wochen später in der Sendereihe »Was wollen Sie wissen?« wurde betont, dass nicht England mit dieser Form der Kriegsführung begonnen hatte, sondern die deutsche Luftwaffe. Deshalb trage auch die deutsche Regierung die Verantwortung für die Zerstörung von Köln, Essen und anderen Städten. So oft wie diese Erklärung wiederholt wurde, dürfte es den britischen Kommentatoren klar gewesen sein, dass sie bei ihren deutschen Hörern auf wenig Verständnis stießen. Wer an Heiligabend 1942 in Deutschland den Londoner Sender einstellte, der wurde mit einem Kommentar von Charles Richardson konfrontiert, der alles andere als Feststimmung verbreitete. Viele werden nicht geglaubt haben, was sie gerade hörten. Denn in Deutschland wurde darüber weder gesprochen noch geschrieben. Später, nach dem Ende des NS-Staates, behaupteten sogar die meisten Deutschen, sie hätten davon nichts gewusst. Es genügt nicht, den jüdischen Menschheitsfeind zu isolieren. Der Jude muss ausgerottet werden. Das war Herr SS-Obergruppenführer Groß in Karlsruhe am 20. Mai dieses Jahres. Wir werden diesen Krieg weiterführen, bis wir das Judentum vom Antlitz der Erde weggetilgt haben. Das war Herr Dr. Ley erst kürzlich in Essen. Der letzte Akt der Judentragödie beginnt. In Massen wurden die übrig gebliebenen Juden, Greise, Frauen, Kinder, in ungeheizten Viehwagen nach den polnischen Ghettos verfrachtet. Unzählige gingen unterwegs zugrunde an Erschöpfung und Hunger. Ganze Transportzüge wurden vergast. Eine internationale Kommission gibt folgende Ziffern. In Deutschland sind von den etwa 200.000 Juden, die es 1939 dort gab, mindestens 160.000 verschleppt worden oder zugrunde gegangen. In Österreich leben von 75.000 Juden höchstens noch 15.000. In Böhmen und Mähren, wo es 80.000 Juden gab, gibt es nur mehr an 10.000. 50.000 alte Leute sind in der berüchtigten Festung von Theresienstadt mittellos und hilflos zusammengepfercht. In der Slowakei wurden von 90.000 Juden mehr als 70.000 deportiert. In Holland und Belgien blieb nur ein Drittel der jüdischen Bevölkerung übrig. In Frankreich wurden nahezu 50.000 Juden nach dem Osten verschleppt. 4.000 Kinder wurden ihren Eltern mit Gewalt weggenommen und ohne Ausweise mit unbekanntem Ziel abgeschoben. Viele Juden nehmen sich das Leben. Sie erhalten ein Paket Veronal für den Gegenwert von 1.000 Mark. Lang ist die Liste. Lange. In Norwegen wurden sämtliche Juden, ein 20% der Bevölkerung, verhaftet und verschleppt. In Rumänien, wo es 900.000 Juden gab, leben kaum mehr als 250.000. In Jugoslawien wurden von 85.000 Juden 84.000 getötet, eingekerkert oder verschleppt. In Polen gab es nach Schätzung des Instituts für deutsche Ostarbeit Ende 1940 2.332.000 Juden. Sie alle sollen von SS-Vernichtungskommandos liquidiert werden. In diesen nüchternen Zahlen enthüllt sich die grauenhafteste Tragödie. Millionen Menschen werden ausgerottet. Und warum? Was steckt hinter diesen Massenmorden? Womit rechtfertigen die Nazis ihr beispielloses Verbrechen? Dieser Kommentar zum Massenmord an den europäischen Juden zählt zu den Ausnahmen im BBC-Programm. Denn es wurde zwar regelmäßig über Verbrechen berichtet, die Deutsche an der Bevölkerung in den besetzten Gebieten verübten, aber der Holocaust blieb weitgehend ausgeklammert. Gründe dafür nennt der Politikwissenschaftler Richard Löwenthal, der zu dieser Zeit im englischen Exil lebte. Bei den Russen war das Prinzip, dass man von Massenmorden der Deutschen in Russland und in Polen sprach, aber nicht sagte, dass es sich speziell um Juden handelte. Das ist auch noch viele Jahre nach dem Krieg genauso fortgesetzt worden. Bei den Westmächten war zum Teil die Sorge, dass der Druck auf sie zu versuchen, europäischen Juden einen Ausweg zu geben, etwa nach dem damals noch englisch kontrollierten Palästina oder auch nach Amerika, wachsen würde. Und infolgedessen haben sie es nicht nur in ihren Sendungen nach Deutschland leise gehalten, sondern auch zu Hause.